In dieser Perspektive erscheint der Komplex Schamanismus als typisches Produkt dessen, was man heute kumulative kulturelle Evolution nennt. Diese zeichnet sich durch eine Offenheit gegenüber Innovationen aus. In einem Anreicherungsprozess entstehen vielgestaltige Gebilde. Was sich auf Dauer als untauglich erweist, wird wieder aufgegeben, es sei denn, es hat sich anderweitig mit symbolischer Bedeutung aufgeladen. Mitunter gehen Komponenten auch schlicht verloren oder geraten in Vergessenheit, etwa durch die Unterbrechung einer Tradition oder radikale Veränderung der Umweltbedingungen. Die kulturelle Evolution ist, und das unterscheidet sie vom Evolutionismus des 19. Jahrhunderts, keine Einbahnstraße Richtung Fortschritt. Ein Vorteil dieses phänomenologischen Ansatzes: Er macht es nicht notwendig, das Entstehen des Schamanismus in einem bestimmten Zeitalter zu verorten. Ein Teil dieser Elemente entstammt zweifellos agrarisch-hochkulturlichen Bereichen, kann also frühestens in der neolithischen Kulturphase entstanden sein, so weiter. Ein anderer Teil schamanischer Einzelphänomene wurzelt bestimmt in Jägerkulturen und lässt sich bis in das Jungpaläolithikum verfolgen. Während einige Elemente Zehntausende von Jahren alt sein können, reicht der Gesamtkomplex Schamanismus möglicherweise nicht weiter als höchstens in die Bronzezeit zurück, wäre also maximal 5000 Jahre alt. Die Frage sei aber, ab wann genügend Komponenten zusammenkommen, damit man von Schamanismus sprechen kann. Der Entscheidung wird immer ein gewisses Maß an Willkür zukommen. Zumindest aber liefert uns weiter eine Checkliste, mit der wir uns unserer Dame von der Saale-Terrasse zuwenden können. Zugleich taugt das Grab als Prüfstein, herauszufinden, wie weit einzelne Komponenten und eventuell sogar der gesamte Komplex in die Vergangenheit zurückreichen. Nicht zuletzt demonstrieren die Ausführungen des Weider-Ansatzes, worin der typische Fehler besteht, wenn es darum geht, Schamanismus in vorgeschichtlichen Zeiten nachzuweisen. Bereits die Existenz einer Komponente wird oft als Beweis für die Existenz des gesamten Komplexes Schamanismus gewertet. So wird nicht selten die Existenz von Tier-Mensch-Gestalten, wie dem 35.000 bis 41.000 Jahre alten Löwenmenschen, einer Elfenbeinfigur aus der Höhle Hohlenstein-Stadel im Lohnetal, schon als Beleg für Schamanismus gewertet. Die Schwäche solcher Schlüsse wird meist zu kompensieren versucht, indem solch einem Exempel andere Beobachtungen an die Seite gestellt werden, wie etwa die Existenz einiger schamanisch deutbarer Szenen in Höhlenmalereien, obwohl viele Jahrtausende dazwischen liegen und Tausende von Kilometern. Höchste Zeit also, dass wir unsere Vorgeschichte in Augenschein nehmen und die Welt der potenziellen Schamanin inspizieren. Doch einen Moment müssen wir uns gedulden. Es gibt Neuigkeiten rund ums Grab aus Bad Dürrenberg, und die haben es in sich.